machst du nur? Lass mich einfach nur in Ruhe. Ich will nur schön nach der harten Woche. Für mich liegen heute die Karten offen. Sonntag, ich brauch dich nicht. Bis der Tag, der jetzt am Kalender steht. Ich will nur schön nach der harten Woche. Für mich liegen heute die Karten offen. Sonntag, was halt ich davon an solchen Tagen? Fühle ich mich alt, aber doch motiviert drüber zu schreiben, dass was entsteht. Das mache ich, dass mein Sonntag Depression vergeht. Ich kenn kaum Leute, die an einem Sonntag gut drauf sind. In der Sonne liegen und gemütlich unter einem Baum sein, ein Buch lesen. Oder mit Leid reden. Sonntag ist ein Tag, wo ich am Sofa nur einpenn und Gedanken hab, die mich nachdenklich machen, weil ich rehren kann. Doch jetzt grad könnt ich lachen, weil ich drüber schreib und mich das innerlich befreit. In meinem Zimmer sitz und schreib und wie ein Kind einfach freien, den Tag genießen und das Leben leben. Leid motivieren, die Vater neben stehen und sie nix anfangen wissen, weil sie labil sind, nicht stabil sind. Wir helfen einer, dass sie am Ziel sind. Sonntag, was machst du nur? Lass mich einfach nur in Ruhe. Ich will nur schön nach der harten Woche. Für mich liegen heute die Karten offen. Sonntag, ich brauch dich nicht. Bis der Tag, der jetzt am Kalender steht. Ich will nur schön nach der harten Woche. Für mich liegen heute die Karten offen. Sonntag ist ein gemütlicher Tag, wo ich nicht vor aufstehen mag. Vor Öfe bringst mich nicht aus der Hapfen. Halt dein Schlapfen. Dusch! Hab vom Fessel gestern noch einen Spiegel. Heute hört ich mich genau an die Bibel. Amen. Sonntag, das ist der Tag des Herrn. Yep. Da soll ich den lesen, bloß keinen Stern. Ich mach mir heute sicherlich keinen Stress, wenn ich zum Frühstück Orangen auspresse. Außenpackel voll, Rauch und Happy Day. Dann frühstücken und rausgehen. Ich triff mit Hammerer alles auf Leibwand. Bei einer daheim oder im Freibad. Latsch. Dann schüben wir noch bei Hüsen auf die Nacht. Das ist das, was man auf einen Sonntag macht. Ja. Sonntag, was machst du nur? Lass mich einfach nur in Ruhe. Ich will nur schön nach der harten Woche. Für mich liegen heute die Karten offen. Sonntag, ich brauch dich nicht. Bis der Tag, der jetzt am Kalender steht. Ich will nur schön nach der harten Woche. Für mich liegen heute die Karten offen.